Funkkolleg Musikgeschichte. 27. Kollegstunde, Werktreue und Texttreue in der musikalischen Interpretation. Autor Prof. Dr. Hermann Danuser. Wer kennt sie nicht? Jene Konzertplakate, auf denen die Namen der Interpreten in riesigen Lettern werben, die Namen der Komponisten dagegen ungleich kleiner gedruckt sind und die Werke, die zur Aufführung gelangen, gar völlig verschwiegen werden. Wir alle kennen sie. Und die meisten von uns dürften schon mehr als einmal ein Missbehagen empfunden haben über diese Reklametechnik, die den selbsternannten Diener am Werk so viel stärker hervorhebt als seinen Urheber und eigentlichen Herrn. Klage darüber zu führen, wäre so berechtigt wie nutzlos. Reklametechniken spielen nun einmal eine Rolle in unserer Musikkultur, die gesamtwirtschaftlich von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist und den Gesetzen eines teils freien, teils regulierten Marktes unterliegt. Sie sind Ausdruck einer Konkurrenzsituation, die das Gebiet der musikalischen Interpretation kennzeichnet, und nicht erst heute. Die unmittelbar agonale Form des musikalischen Wettstreits, wie sie etwa für Johann Sebastian Bach durch sein Wettspiel gegen den französischen Organisten Marchand bezeugt ist, war sinnvoll allerdings nur im Blick auf Improvisation, welche eigentliches künstlerisches Produzieren ist, nicht aber im Blick auf Reproduktion von Werken. Je seltener diese Form realisiert wurde, im 20. Jahrhundert ist sie so gut wie ausgestorben, desto stärker begann sich eine mittelbar agonale Form des Wettstreits durchzusetzen, der Interpretenwettbewerb, für Gesang, Instrumentalspiel, Orchesterdirektion. Hier, wo die Trennung von Komponist und Interpret vorausgesetzt ist, es gibt daneben ja auch Kompositionswettbewerbe, besteht die Aufgabe in der Darstellung von Werken, nicht mehr im improvisierenden Hervorbringen von Musik. Indiz unserer Musikkultur, die zum großen Teil eine Interpretationskultur geworden ist. Kennzeichen aber sowohl des Live- als auch des medialen Sektors dieser Interpretationskultur ist Konkurrenz. Ob sie sich nun in Konzertplakaten, Interpretenwettbewerben, Schallplattenreklame oder jener Sparte der Schallplattenkritik äußert, die man vergleichende Diskografie nennt. Dies ist kein Faktum, das sich von selbst versteht. Ein günstiger Ausgangspunkt also für eine Studieneinheit im Rahmen eines Funkkollegs Musikgeschichte, das sich prinzipiell an der Kategorie der Kontroverse orientiert. Zwischen der Kontroverse in der Musikgeschichte und der Konkurrenz in der gegenwärtigen Interpretationskultur gibt es allerdings tiefgreifende Unterschiede. Dreht sich der Kampf um Vorherrschaft in der Musikhistorie, wie auch in der zeitgenössischen Kompositionskultur, um Stilrichtungen, ästhetische Positionen, institutionelle Macht, heftig diskutiert im Für und Wider einzelner Persönlichkeiten und einzelner Werke, so rücken diese Kämpfe, nicht anders als die Feldzüge und Intrigen der politisch-militärischen Geschichte, mit wachsendem zeitlichen Abstand in eine innere Distanz, die den monadologischen Charakter der einzelnen Musikwerke, ihre letztliche Eigenständigkeit und Unvergleichbarkeit umso deutlicher hervortreten lässt. Ein Historiker, der zum Beispiel die Brahms-Wagner-Kontroverse untersucht, braucht sich nicht für den einen oder den anderen auszusprechen. Ja, er darf gar nicht Partei ergreifen, wenn er seiner Aufgabe methodisch gerecht werden will. Die Schlachten um Tristan und Isolde, um das deutsche Requiem, sind geschlagen. Die Werke sind in ästhetischem Sinn als inkommensurabel erkannt, axiologischen Schwankungen der Wirkungsgeschichte ungeachtet. Dies gilt aber nicht für die Kontroverse im Bereich der Interpretationskultur. Denn hier stehen sich nicht mehrere Werke mit unbezweifeltem Anspruch auf gleiches ästhetisches Recht gegenüber, sondern mehrere Interpretationen, mehrere Darstellungen ein und desselben Werkes treten in Konkurrenz zueinander. Und so wenig es nur eine einzig richtige Interpretation eines Musikwerkes gibt, so wenig kann andererseits davon die Rede sein, dass alle Interpretationen gleichrangig seien. Mag auch die Vorstellung einer Konkurrenz unterschiedlicher Reproduktionen eines Werkes durch ihre Einbettung in eine Interpretationsgeschichte gemildert erscheinen, so herrscht sie doch uneingeschränkt in der gegenwärtigen Interpretationskultur. Ja, sie herrscht umso offensichtlicher, als die Mechanismen dieser Interpretationskultur eine Rückbindung der einzelnen Interpretation nicht nur an die Komposition selber, sondern gleichermaßen an frühere und gleichzeitige andere Interpretationen des betreffenden Werkes erforderlich machen, von denen sie sich geradezu im Sinne einer raison d'être unterscheiden muss. In welcher Urteilsperspektive auch immer, ob im Sinne einer Annäherung der Interpretation an eine ein für allemal feststehende Identität eines Kunstwerkes, ob im Sinne einer historischen Entfaltung eines im Werk erst latent angelegten künstlerischen Gehaltes oder ob lediglich im Sinne einer modischen, weniger künstlerisch als verkaufsstrategisch motivierten Profilierung, stets herrscht im Bereich der Interpretation eine Konkurrenz, die aktuell ist und die den Betrachter zu Entscheidungen zwingt, die dem Historiker im Allgemeinen so nicht abverlangt werden. Nun kann es in dieser Kollegstunde nicht darum gehen, einige zufällig herausgegriffene Aufnahmen eines Werkes im Sinne eines Interpretationsvergleichs nebeneinander zu stellen, um die Konkurrenzsituation musikalischer Interpretation heute zu beleuchten. Stattdessen wollen wir uns zum Ziel setzen, die in interpretationsgeschichtlicher Hinsicht für das 20. Jahrhundert grundlegenden Richtungen aufzuzeigen, die sich zu drei primären Modi der musikalischen Interpretation bündeln lassen: den traditionellen, den historisierenden und den aktualisierenden Modus. Diese drei Modi gelangen vorrangig, doch nicht ausschließlich, in je einem Sektor der Interpretationskultur zum Tragen. Der traditionelle Interpretationsmodus vor allem in dem Sektor der klassisch-romantischen Musik, der historisierende im Sektor der alten Musik und der aktualisierende in dem der neuen Musik. Ich werde, um den weiteren Gang der Kollegstunde kurz anzudeuten, zunächst die Bedeutung dieser drei Interpretationsmodi allgemein skizzieren, dann in ihrer Gegensätzlichkeit auch als Voraussetzung der erwähnten Konkurrenzsituation am Beispiel eines Präludiums aus Bachs wohltemperiertem Klavier konkretisieren. Und schließlich möchte ich die Konkurrenzsituation innerhalb eines Interpretationsmodus des klassisch-romantischen am Beispiel von Beethovens 9. Symphonie zur Sprache bringen. Im 19. Jahrhundert stellt es sich in dem Maße, in dem die Historisierung des Musiklebens voranschritt und sich allmählich eine Art Repertoire von Werken einer Interpretationskultur herausbildete, immer dringlicher die Frage nach einer angemessenen Darstellung der Werke, deren Vortrag nicht mehr durch ihre Autoren, die Komponisten, realisiert und bestimmt werden konnte. Dabei ging man im Allgemeinen, mit welcher Akzentuierung auch immer im Einzelnen, von drei Prämissen aus, ohne sie klar zu scheiden. Erstens, der Gewissheit einer kontinuierlichen Tradition des Vortrags. Zweitens, der Möglichkeit eines unmittelbaren Rückgriffs auf die im Werktext festgelegte musikalische Autorintention. Und drittens, der Notwendigkeit einer Adaption der Interpretation früherer Werke an die klanglichen und ästhetischen Bedürfnisse der jeweiligen Gegenwart. Entsprechend dem im vergangenen Jahrhundert tief verwurzelten Fortschrittsideal. Differenzen zwischen Interpretationen wurden damals kaum je theoretisch begründet. Es herrschte eine bunte Mannigfaltigkeit vor. Im 20. Jahrhundert indes, und zwar insbesondere in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ist der Schein solcher Unmittelbarkeit eines Interpreten zum früheren Werk zerbrochen, und zwar unwiederbringlich. Die einzelnen Elemente, die sich allesamt schon in den genannten Prämissen des 19. Jahrhunderts beobachten lassen, freilich ungeschieden und theoretisch nicht klar erfasst, werden nunmehr isoliert und zu jenen drei Positionen gebündelt, die im Sinne grundsätzlich verschiedener Interpretationsmodi je eigene Auffassungen über die Zeitgebundenheit musikalischer Werke zur Geltung bringen. Nach Art von Idealtypen möchte ich sie wie folgt umschreiben. Der traditionelle Interpretationsmodus. Er setzt die musikalischen Vortragstraditionen des 19. Jahrhunderts insofern fort, als es sich bei ihm um eine in letzter Instanz irrationale Weise der Darstellung von Werken handelt. Eingebettet in den Strom der musikalischen Wirkungsgeschichte sucht dieser Modus keine Vergangenheit zu konservieren, sondern verändert sie auf der Basis einer primär unbewussten Überlieferung kontinuierlich, oft kaum bemerkbar. Die Subjektivität des Interpreten gilt als oberste Instanz. Sein persönliches Empfinden hat mehr Gewicht als eine musikwissenschaftliche Rekonstruktion der ursprünglichen Bedeutung eines Notentextes. Die Vertreter dieses traditionellen Interpretationsmodus neigen dazu, Musik als Ausdruckskunst zu verabsolutieren und den Geltungsbereich des Ausdrucksprinzips über dessen historische Grenzen hinaus zu erweitern, indem sie es bedenkenlos auch auf Musik vor 1770 und auf zeitgenössische Musik des 20. Jahrhunderts beziehen. Schließlich pflanzt sich hier das Fortschrittsideal des 19. Jahrhunderts in der Instrumentenwahl fort. Insofern zum Beispiel in der Frage des Tasteninstruments für Musik der Barockzeit dem modernen Klavier der Vorrang eingeräumt wird, mit der Begründung, es handle sich bei ihm um ein ausdrucksfähigeres, nuancenreicheres, darum besseres und leistungsfähigeres Instrument als das Cembalo. Da dieser traditionelle Interpretationsmodus zu seinem Gegenstand die Musik von der Wiener Klassik bzw. der Altklassik Bachs und Händels bis zum Ende der musikalischen Moderne um 1910 oder 1920 hat, den Hauptbestand des Repertoires also, darf er jedenfalls in quantitativer Hinsicht innerhalb der musikalischen Interpretationskultur des 20. Jahrhunderts als wichtigster Modus gelten. Wie die anderen Modi hat er sich stark gewandelt, nicht zuletzt dadurch, dass der Rubato-Vortrag und die von Wagner sanktionierte Tempomodifikation innerhalb einheitlicher Satzverläufe mehr und mehr zurückgedrängt wurden. Der historisierende Interpretationsmodus. Dieser zweite Modus, der auf eine geschichtliche Rekonstruktion der ursprünglichen von einem Komponisten zu seiner Zeit als ideal vorgesehenen Aufführungsweise eines Werkes zielt, hängt eng mit der Wiederentdeckung der alten Musik des 12. bis 17. Jahrhunderts durch die historische Musikwissenschaft zusammen. Da für diese Musik kein Überlieferungszusammenhang mehr bestand, trat hier das Bemühen um Restauration an die Stelle von Tradition. Auch die Anfänge dieses Interpretationsmodus wurzeln im 19. Jahrhundert. Durch die großen Editionsprojekte der Gesamtausgaben der Werke von Bach, Händel, später von Schütz, stellte sich immer unabweisbarer die Frage nach der originalen Aufführungsart dieser Musik im Blick auf Vortragsstil und Klangcharakter. Eine Frage, die auch durch den gleichzeitigen Aufschwung der Instrumentenkunde, die Sammlung und Katalogisierung älterer Instrumente in Brüssel, Paris, Berlin, Köln und anderswo beantwortbar zu werden schien. Die Rolle der Musikwissenschaft, die bei diesem historisierenden Interpretationsmodus und nur bei ihm eine fundierende ist, blieb seit den Anfängen umstritten. Soll sie auch für das künstlerische Endresultat verantwortlich sein? Oder soll sie ihre Aufgabe in einer Klärung nur der Voraussetzungen für eine letztlich wiederum freie künstlerische Gestaltung sehen? Philipp Spitter, der für eine strikte Trennung zwischen Wissenschaft und Kunst plädiert, hielt wohl die Erträge der Musikforschung, was den Klangcharakter der Originalinstrumente, die Stimmung und so weiter angeht, für die Praxis für benutzbar. Sprach der Wissenschaft aber das Recht ab, über Fragen der Kunst zu entscheiden. Andere plädierten für eine engere Anbindung der Aufführungspraxis an die Musikwissenschaft. Entscheidend für die Geschichte dieses Modus der musikalischen Interpretation im 20. Jahrhundert war freilich die Tatsache, dass dessen staunenswerte Wandlungen von romantisierenden Anfängen um die Jahrhundertwende über ein antiromantisches Musizieren im Gefolge der Orgel- und Jugendmusikbewegung nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zu einer erneuten Legitimation von Spontaneität und Subjektivität des Vortrags während der letzten anderthalb Jahrzehnte, sich keineswegs nur einem Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis über früher praktizierte Darstellungsweisen von Musik verdanken, sondern gleichermaßen mit Veränderungen im ästhetischen Bewusstsein der Gegenwart zusammenhängen. Indem hier nicht länger schlichte Texttreue bereits als Werktreue verstanden wird, sondern immer mehr das historisch Richtige mit unserer Gegenwart vermittelt und als ein aktuelles gestaltet wird, konnte sich dieser Interpretationsmodus in jüngster Zeit erheblich ausweiten und die Bezirke der Kultur der alten Musik so bis ins frühe 19. Jahrhundert ausdehnen. der aktualisierende Interpretationsmodus. Während der historisierende Interpretationsmodus in der Geschichte des musikalischen Vortrags das eigentliche Neue darstellt, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, die Rekonstruktion eines Vortragsstils ist mit seiner originären Erscheinung nicht gleichzusetzen, können wir den dritten Modus, den aktualisierenden, als Fortsetzung einer aus dem 19. Jahrhundert übernommenen, im Grunde noch viel älteren Gepflogenheit verstehen, allerdings unter veränderten Bedingungen. Sie liegt in der Angewohnheit, Werke, die zur Aufführung gelangen, den spezifischen Bedingungen und Erfordernissen einer jeweiligen Gegenwart anzupassen. Sei es, dass sie mittels Bearbeitung für den an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit mit bestimmten Mitteln zu erfüllenden Zweck eingerichtet werden, was während Jahrhunderten geschah und noch immer geschieht. Sei es, dass sie unter den Prämissen der Autonomieästhetik auf veränderte Rezeptionshaltungen und ästhetische Ideale hin zugeschnitten werden, zum Beispiel durch klangliche Retuschen. Gegenüber dem traditionellen Interpretationsmodus, der auch eine Anpassung an Bedürfnisse einer jeweils zeitgenössischen Hörerschaft beinhaltet, zeichnet sich der aktualisierende Modus dadurch aus, dass diese Orientierung zur Gegenwart hin bewusster, dezidierter und von einem anderen Standpunkt aus erfolgt, nämlich nicht vom Standpunkt einer rezeptionsästhetisch definierten Publikumserwartung, sondern vom Standpunkt eines kompositionsgeschichtlich bestimmten aktuellen Problembewusstseins. Die gegenüber früher veränderten Bedingungen des aktualisierenden Interpretationsmodus im 20. Jahrhundert liegen in dem Umstand, dass eine gleichsam naturwüchsige Aktualisierung, wie sie zum Beispiel bei Wagners oder Mahlers Retuschen an Symphonien Beethovens beobachtet werden kann, in unserem Jahrhundert kaum mehr möglich war, da die Entwicklung der neuen Musik einen Bruch mit der klassisch-romantischen Tradition vollzogen hat und außerdem das Aufkommen des historisierenden Modus einen reflektierten Zugang zu den Werken erzwang, der sich auf gegenteiliger Seite auch des aktualisierenden Modus bemächtigte, wobei das Reflexionsmoment allerdings von Seiten eines kompositorischen, nicht eines musikwissenschaftlichen Bewusstseins in die Interpretation eingebracht wurde. Statt einer ursprünglichen Vergangenheit des Werkes, wie im Fall des historisierenden Modus, aber auch statt einer Überlieferung des Vortrags, wie im Fall des traditionellen Modus, ist es beim aktualisierenden Modus die Gegenwart, aus deren Geist heraus ein Werk der Vergangenheit neu gedeutet wird. Und zwar nicht eine beliebige Gegenwart, sondern die Gegenwart der neuen Musik. Entsprechend der These Theodor W. Adornos, dass über authentische Interpretation die Erfahrung des fortgeschrittensten Komponierens entscheide. Eine These, die in Anton Weberns berühmter Instrumentation des sechsstimmigen Richard Kares aus Johann Sebastian Bachs musikalischem Opfer eindrucksvoll belegt erscheint. Versuchen wir nun, einige Aspekte der skizzierten drei Interpretationsmodi am Beispiel eines Musikstücks zu veranschaulichen. Wir nehmen dazu das Präludium in C-Moll aus dem ersten Teil von Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier. Die Wahl des Stücks erfolgt dabei einigermaßen willkürlich, die des Komponisten jedoch sehr bewusst. Hat doch Bachs Œuvre aufgrund seiner Universalität das Interesse verschiedenster Interpretationsrichtungen stärker auf sich gezogen als das jedes anderen Komponisten. Das C-Moll-Präludium hat als Komposition ein Charakteristikum darin, dass es ein Moment der Improvisation strukturell hervorkehrt, das dieser musikalischen Form aufgrund ihrer Funktion als eines Vorspiels vor dem gebundenen Hauptstück der Fuge eigen ist. Ein erster, längerer Teil, der mit einer je halbtaktig wiederholten, harmonisch entwickelten Spielfigur in durchgehendem 16-Bewegungszug eine klavieristische Schulung der Lockerung und Anschlagspräzision betreibt, geht über in einen etwas kürzeren zweiten Teil, darin sich das improvisatorische Moment durch einen Wechsel zwischen verschiedenen Tonsatztypen, Einstimmigkeit, Zweistimmigkeit, Einstimmigkeit über akkordischer bzw. orgelpunkthafter Stütze, verknüpft mit Veränderungen des Tempos und des Affekts, zu Presto, dann zu einem melodisch-deklamatorischen Adagio, am Schluss wieder zu Allegro, mit kalkulierter Spontanität manifestiert. Sjatoslav Richters Darstellung kann einstehen für den traditionellen Modus. Zumal sie zeigt, wie sehr dieser, wie die beiden anderen Modi, historisch sich wandelte. Mit rasanter Motorik, im ersten Teil etwa im Tempo von Viertel gleich circa 130, auch mit bloß kleinen Tempodifferenzen zwischen Presto, Adagio und Allegro, stellt Richter einen durchgehenden Etüdencharakter des Präludiums heraus. Einen von Bach durchaus, wenngleich bloß partiell, im Stück angelegten Aspekt. Ein einheitlicher Bewegungszug des Ganzen herrscht vor und bindet alle Einzelheiten zusammen. Er lässt keinen Raum für einen Anschein improvisatorischer Freiheit. Doch ist er auch wirkungsgeschichtlich als Abkehr von einer historisch früheren Phase des traditionellen Interpretationsmodus zu verstehen, in der eine agogisch-expressive Differenzierung als unabdingbar galt. Sie hören Bachs Präludium in C-Moll in der Interpretation von Swjatoslaw Richter. Während der traditionelle Interpretationsmodus den modernen Hammerflügel bevorzugt, wie in der Aufnahme mit Swjatoslaw Richter, setzte der historisierende Modus gegen lange Widerstände den alten Kielflügel, das Cembalo, als neben Orgel und Klavichord authentisches Instrument der Bachschen Klaviermusik durch. Die lang und intensiv geführte Diskussion über Vor- und Nachteile von Klavier und Cembalo, Indiz der Konkurrenz zwischen den Interpretationsmodi, hat sich in jüngster Zeit merklich beruhigt. In dem Maße nämlich, als sich ein Toleranzgefühl im Bereich der musikalischen Interpretation ausgebreitet hat. Gustav Leonhardt fasst das C-Moll-Präludium als Manifestation eines Cembalo-Klanges auf, der in voller Registerkombination obertonreich, ja stark geräuschhaft ist. Bei einem mittelschnellen Tempo, Viertel gleich circa 102 im Anfangsteil, kann Leonhardt die Tempodifferenzen zum Presto und Adagio gut zur Geltung bringen und damit auch die entsprechenden Affektbereiche des Improvisatorischen, die er durch agogische und rhythmische Mittel akzentuierender Dehnung differenziert ausgestaltet. Thank you. anzudeuten, welche Veränderungen sich innerhalb des historisierenden Modus im Laufe des 20. Jahrhunderts vollzogen haben, stellen wir dieser neueren Aufnahme von Leonhard eine ältere von Wanda Landowska gegenüber. Diese Interpretin, deren Namen untrennbar mit der Wiederentdeckung des Cembalo seit Beginn unseres Jahrhunderts verknüpft ist, rückt das Moment der Improvisation unter Ausschluss alles Etüdenhaften ganz stark in den Vordergrund, indem sie an den notierten Strukturen klangliche Veränderungen vornimmt, das Rezitativhafte des Adagio-Abschnitts durch Appoggiaturen unterstreicht und die Tempodifferenzen so extrem ausspielt, dass sich der Eindruck improvisatorischer Gestaltung im Detail durch agogische Mittel auf der Ebene der Formgestaltung bestätigt. Wir hören hiervon die Schlusspartie. Unverkennbar schwingt in Landowskas historisierender Darstellung noch vieles vom Geist des 19. Jahrhunderts mit. Ein Befund, der zeigt, wie sehr alle Interpretationsmodi historischen Wandlungen unterworfen sind. Um nun das C-Moll-Präludium auch in einer Aufnahme der aktualisierenden Richtung vorzustellen, wählen wir die Einspielung des kanadischen Pianisten Glenn Gould. Gould setzt sich über Prinzipien der klavieristischen Bach-Tradition ebenso hinweg wie über Erkenntnisse einer durch Quellenforschung begründeten historischen Aufführungspraxis. Stattdessen zielt er auf ein Drittes, auf eine manieristische Modernität der Interpretation, auf eine neuartige, plastische Beleuchtung der notierten musikalischen Strukturen jenseits des auktorial gemeinten Sinnes. Er folgt dabei der Regel, dass die historisch primären Eigenschaften des Tonsatzes, Tonhöhe und Dauer, nicht angetastet werden, und die Neudeutung sich auf die, zu Bachs Zeiten kompositorisch noch sekundären, Dimensionen von Klangfarbe beim Klavieranschlag, Artikulation, Dynamik und Tempo bezieht. Die extrem langsame Tempowahl, Viertel im Anfangsteil gleich circa 80, lässt erkennen, worauf Gulds Interpretation abhebt. Auf eine vielfach variierende Ausleuchtung der Detailstruktur, die kompositorisch als gleichmäßiger Einheitsablauf notiert ist. Und zwar mit den Mitteln der Artikulationsdifferenzierung, Wechsel von Staccato zu Legato bei Takt 24-25, der rhythmischen Verlängerung einzelner Töne über ihren notierten Wert hinaus, der Akzentuierung von Tönen in unterschiedlichen Schichten des Tonsatzes und anderes mehr. Alles Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit jegliches im Stück durchaus angelegte Etüdenhafte zum Verschwinden bringen. Hier jetzt das C-Moll-Präludium in der Interpretation von Glenn Gould. Thank you. Wir sehen, sowohl der historische als auch der traditionelle Sinn dieses Präludiums wird von Glenn Gould negiert, um die Musik aufs Neue zum Sprechen zu bringen, um der großen Gefahr einer wirkungsgeschichtlichen Abnutzung und Erstarrung bei einem so häufig gespielten Stück entgegenzusteuern. Damit haben wir dieses Bachsche Präludium in verschiedenen Aufnahmen gehört, die für die drei Modi der musikalischen Interpretation einstehen können. Wobei klar ist, dass eine idealtypische Konstruktion immer nur partiell durch Beispiele veranschaulicht werden kann. Ein Konkurrenzverhältnis herrscht allerdings nicht nur zwischen den drei Modi der musikalischen Interpretation. Es besteht durchaus auch zwischen verschiedenen Reproduktionen eines Werkes innerhalb eines Modus. Wenn wir die Hauptrepräsentanten des traditionellen Modus innerhalb der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts uns vor Augen führen, dann bietet sich, um dies zu exemplifizieren, der Gegensatz zwischen den Dirigenten Wilhelm Furtwängler und Arturo Toscanini unmittelbar an. Denn nicht nur wurde deren Gegensatz in der zeitgenössischen Kritik als fundamental bewertet, ein Zeuge wie Theodor B. Adorno, der sich über beide Dirigenten geäußert hat, nennt Toscanini einen Gegenpapst zu Furtwängler. Er wurde vielmehr über persönliche Auffassungsdifferenzen hinweg im Sinne grundsätzlich divergierender Positionen im Blick auf das hier thematisierte Verhältnis zwischen Text und Werktreue in der musikalischen Interpretation verstanden. Den Vergleich wollen wir anhand eines der obersten Werke der symphonischen Literatur, Beethovens Neunter, ziehen. Eines Werkes, das beide Dirigenten oft aufgeführt und mehrfach, sei es als Konzertmitschnitt, sei es als Studioproduktion, aufgenommen haben. Es zeigt sich dabei, wie wenig die persönliche Lebenszeit von Künstlern mit der musikhistorischen Weltzeit zu korrespondieren braucht. Denn ausgerechnet der 1867 geborene Toscanini verkörperte einen neuen Dirigententypus unseres Jahrhunderts, während der 1886 geborene, also eine runde Generation jüngere Furtwängler, eine ältere Vortagstradition aus dem 19. Jahrhundert fortsetzte, indem er sich, wie Adorno sagte, um die Rettung eines bereits Verlorenen bemühte. Furtwängler, ein Mann von umfassender Bildung, hat sich in Vorträgen, Aufsätzen und Tagebuchnotizen mit der Kunst der musikalischen Interpretation auf so eindringliche Weise befasst, dass wir diese Reflexionen zu den überlieferten Aufnahmen hinzuzuziehen haben. In Praxis und Theorie des Vortrags erweist sich Furtwängler als Schüler Heinrich Schenkers, indem er wesentliche Postulate von dessen Vortragslehre wie kein anderer zu verwirklichen wusste. Im Zentrum steht die Überzeugung, das musikalische Kunstwerk stelle einen nach unwandelbaren Gesetzen komponierten Verlauf dar, dessen zwingende Notwendigkeit sich aus dem Ineinandergreifen einer Logik der Form mit einer seelischen Logik ergebe. Für Furtwängler konnte es keine Werktreue auf der Ebene bloßer Treue zum Notentext geben, da in seinen Augen die wesentliche Dimension der Musik jenseits der notierten Tonbeziehungen liegt, im Seelischen, Ausdruckshaften, Humanen. Diese Dimension zu offenbaren, und zwar nicht als eine kasuelle, gar auch unabhängig von der Musik vorhandene Stimmung, sondern im Gegenteil, als eine durch die Komposition und nur durch sie spezifisch konstituierte, durchgängige Expressivität zu offenbaren, diesem Ziel galt die ganze Anstrengung des Interpreten. Nicht durch eine minutiöse Reproduktion des Textes schien ihm diese Beseelung der tönenden Struktur erreichbar, vielmehr einzig durch eine Deutung des Werkes, welche im Akt des Vortrags die musikalischen Gestalten in doppelter Weise konkretisierte. Einerseits im Blick auf ihren funktionalen Stellenwert im Kontext des organisch geschlossenen Kunstwerks, andererseits im Blick auf ihre einzelne Erscheinung als ausgeformte Klanggestalten. Diese beiden Aspekte stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Und es darf als ein Geheimnis der furtwänglerischen Interpretationskunst gelten, dass ihm eine Synthese der gegenläufigen Erfordernisse gelang. Der kontextuelle Aspekt lässt die Gestalten und Abschnitte in ihrem strukturell unterschiedlichen Gewicht für den musikalischen Formprozess deutlich werden, indem entsprechend der Schichtenlehre Heinrich Schenkers auch die tieferen, zentraleren Schichten des organischen Werkzusammenhangs durch Maßnahmen des Vortrags im Blick auf ein sogenanntes Fernhören zu ästhetischer Wirklichkeit werden. Der phänomenale Aspekt, er verbietet jegliche Mechanik der Ausführung und möchte dem Postulat eines kantablen Vortrags durchgehende Relevanz sichern, lässt die erstrebte Beseeltheit des Musikverlaufs durch eine nie unterbrochene, expressive Ausgestaltung der Detailstruktur Realität werden. Die notorisch langsamen Tempi, zu denen Furtwängler allerdings nicht immer neigte, resultierten weitgehend aus dieser Bestrebung nach Kantabilität des Vortrags. Außerdem, bei bestimmten Sätzen wie dem ersten der 9. Symphonie, aus einer Tendenz zum bedeutungsschwer pathetischen. Sie findet in diesem Fall in der Satzüberschrift Allegro, ma non troppo und poco maestoso eine Stütze. Steht freilich im Widerspruch zur originalen Metronomangabe Viertel gleich 88. Furtwängler war im Übrigen der Überzeugung, dass sowohl Komposition als auch Reproduktion ihre tiefste Quelle in der Kunst der Improvisation im Sinne eines spontanen Produzierens von Musik hätten. Schallplattenaufnahmen stehen aufgrund ihrer Fixiertheit und beliebigen Reproduzierbarkeit dieser Auffassung im Wege. Immerhin können Live-Mitschnitte einen Eindruck von Furtwänglers spezifischer, unberechenbarer Spontanität der Darstellung vermitteln. Und wir wollen nun den Anfang der 9. Symphonie in der Aufnahme eines Konzertes hören, das er mit den Berliner Philharmonikern am 1. Mai 1937 in der Queen's Hall zu London gegeben hat. Thank you. Wir hörten die Exposition des ersten Satzes von Beethovens 9. Symphonie in einer Aufnahme der Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler aus dem Jahre 1937. Kein Dirigent nimmt den Hauptsatz so langsam wie er. Viertel gleich 52 bis 59. Und man mag sich fragen, ob hier nicht die von Rudolf Kolisch hervorgehobene Bindung des musikalischen Charakters an ein bestimmtes Tempo allzu sehr gelockert ist. Beethoven schreibt, wie erwähnt, Viertel gleich 88 vor. Im Falle des langsamen Satzes ist die Diskrepanz zwischen Metronomvorschrift und Furtwänglers Tempo noch krasser. Er wählt recht genau, am Anfang jedenfalls, das halbe Tempo. Statt der vorgeschriebenen Viertel gleich 60 dirigiert er Viertel gleich 30. Tempi sind allerdings in der musikalischen Interpretation und erst recht unter Furtwänglers Prämissen des Vortrags relativ. Ihr Sinn ist niemals absolut gegeben. Er ergibt sich allererst aus der erwähnten Spannung zwischen den beiden Aspekten des Zusammenhangs und des Details. Die Tempomodifikation ist hier eine ganz andere als in der Darstellung Wilhelm Mengelbergs. Eines Dirigenten, der gleichfalls Prinzipien des Vortrags vom Ende des 19. Jahrhunderts in unsere Zeit hinübertrug. Bei Mengelberg scheint in der Tempodifferenz zwischen Haupt- und Seitensatzthema im ersten Satz der neunten, Viertel gleich ca. 80 beim Hauptsatz, ca. 68 beim Seitensatz, eine Konvention durch. Die langsamere Darstellung des lyrisch-kantablen Seitensatzes. Furtwängler scheint dagegen auf eine Art bogenförmige Tempodisposition zu zielen, die den Charakter der Erhabenheit am Anfang besonders nachdrücklich setzt. Beim Seitensatz das Tempo bereits geringfügig anzieht, Viertel gleich ca. 62 bis 64, und dann in Teilen der Durchführung, etwa beim Fugato, ein Grundzeitmaß von immerhin Viertel gleich 72 erreicht. Und am Schluss des Satzes, beim Trauermarsch, wiederum zum Anfangstempo zurückzufinden. Mit seinen eigenen Worten: Die Gesetze des Werdens, des Übergehens einer Stimmung in die andere, das Gefühl dafür, wie die verschiedenen Sätze eines Werkes aufeinander folgen müssen, das alles stellt eine Art seelischer Logik dar, die recht eigentlich die Weltgeltung der beethovenschen Musik ausmacht. Denn diese Logik ist im eigentlichen und tiefen Sinne menschlich. Mit rein musikalisch-formalen Erörterungen oder andererseits mit bloßer Beschreibung seelischer Vorgänge ist da nichts getan. Denn es handelt sich gerade darum, das Seelische durch das Musikalische und dies wieder durch das Seelische ausgedrückt zu begreifen. Im Blick auf das Verhältnis von Text zu Werktreue vertrat Arturo Toscanini eine andere, fast eine gegenteilige Auffassung. Nicht auf Ausdeutung eines Kunstgehalts zielte er. Die Ansicht, der Interpret habe eine schöpferische oder nachschöpferische Aufgabe zu erfüllen, war ihm fremd. Sein künstlerisches Ethos erblickte er vielmehr darin, den komponierten Text eines Musikwerkes recht genau, ohne die Übertreibungen einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vortragstradition wiederzugeben. Daraus allerdings zu schließen, Toscanini habe bloß die musikalische Notationsanweisung reproduziert, im Vertrauen darauf, dass aus solcher Texttreue eine Werktreue sich ergebe, wäre irrig. Eher waren es andere Gesichtspunkte, die ihn, im Vergleich zu Furtwängler, bei der Lektüre und dem Verständnis des Notentextes leiteten. Expressivität, Kantabilität, Beseelung waren für ihn Kategorien, die von Fall zu Fall, von Stelle zu Stelle eingesetzt wurden, keineswegs aber im Sinne von Grundprämissen des Musizierens durchgehend angestrebt werden durften. Statt einer freien Agogik, wie sie noch von Hugo Riemann als unabdingbar für den musikalischen Vortrag und Ausdruck betrachtet wurde, standen Präzision und Schwungkraft der rhythmischen Gestaltung im Vordergrund. Statt eines Rubato-Spiels einzelner, solistisch hervortretender Instrumente wurde eine disziplinierte Geschlossenheit des Orchestervortrags angestrebt und in einer seinerzeit legendären Vollkommenheit, deren Innovationen heute zu fraglosen Standards geworden sind, auch erreicht. Tempomodifikationen gab es auch weiterhin und keineswegs bloß geringfügige. Sie wurden jedoch an anderen Stellen eingesetzt als bei Furtwängler und hatten daher mitunter eine gegenteilige Darstellung von Musikverläufen zur Folge. Wenn wir nun zum Vergleich die Aufnahme der 9. Beethovens heranziehen, die Toscanini im Frühjahr 1952 mit dem NBC Symphony Orchestra in der New Yorker Carnegie Hall gemacht hat, dann gilt es zu berücksichtigen, dass hier ein 85-jähriger Greis am Werk ist, was einige Eigentümlichkeiten erklären mag. Toscaninis Tempodisposition und die Gestaltung der Zeitmaße eines Musikverlaufs ist für die Interpretation, wie unter anderem auch Richard Wagner betont, von ausschlaggebender Bedeutung, erscheint modern zunächst darin, dass sie die Beethovensche Metronomisierung nicht von vornherein, wie Furtwängler, außer Acht lässt, sondern davon ausgeht, der Hauptsatz der Exposition bleibt mit Viertel gleich circa 75 unter den Beethovenschen 88, der Seitensatz geht sogar darüber hinaus, bis Viertel 92. Entspricht diese Relation zwischen Haupt- und Seitensatz in etwa der Tendenz bei Furtwängler, basierend freilich auf einem auktorial-authentischen Grundmaß, so überrascht doch, dass die 32. Passage ab Takt 132, wie bereits Adorno nicht entgangen ist, das Tempo nicht zu halten vermag, sondern zurücknimmt. Ausgerechnet jene Passage, bei der Furtwängler erstmals in der Exposition auf das für die Durchführung wichtige Zeitmaß Viertel gleich 72 beschleunigte. Die Durchführung bei Toscanini, zumal das Fugato, liegt dann ganz deutlich über 88, bis Viertel 96. Und selbst jene Partie des ersten Satzes, die auch ein Dirigent wie Michael Gielen, er hält sich im Übrigen recht genau an die Metronomvorschrift, deutlich langsamer nimmt als das vorangehende, der Trauermarsch in der Coda ab Takt 513, wird von Toscanini sehr schnell 88 bis 96 gespielt. Hören wir nun die Exposition des Satzes in der erwähnten Aufnahme. Wir hörten die Exposition des ersten Satzes von Beethovens Neunter in Toscaninis Interpretation. Hierüber äußerte Adorno in einem Vortrag »Die Meisterschaft des Maestro«, den er 1958 im Norddeutschen Rundfunk gehalten hat. Seine Grundansicht vom ersten Satz der Neunten, ähnlich übrigens auch von dem der Eroica, versäumt den Gegenstand. Der Eifer, den Satz zu entwagnerisieren, lässt ihn das Einfachste vergessen. Beethovens eigene Vorschrift. Allegro manon troppo, un poco maestoso. Nichts von der Majestät ist übrig. Nichts von dem aus umirrenden Funken sich selbst produzieren des Hauptthemas. Mit der ersten Note ist alles, was erklingt, gleich geprägt, gleich definitiv. Das Verhältnis des Themas als eines Resultats zu dem Motiv, aus dem es wächst, dies durch und durch dynamische Verhältnis, verkehrt sich in eines des bloß Nebeneinander, der Koordination. Ein Fertiges wird vor Augen gestellt, nicht entwickelt. Diese Bemerkung Adornos ist, wie die meisten seiner kritischen Beobachtungen zu Toscanini, stichhaltig. Allerdings berücksichtigt sie nicht die Möglichkeit, dass die zu große Präsenz der Anfangsintervalle, aus denen die symphonische Sprache und das Thema des Hauptsatzes der Neunten erwächst, vielleicht durch die Manipulation der Tonmeister zustande gekommen ist, deren immensen Einfluss jeder Interpretationskritik zu berücksichtigen hat. Bei Furtwängler ist der Anfang des Werkes als Genesis aus dem Nichts jedenfalls überzeugender gestaltet. Furtwängler wie Toscanini gehören indes bereits der Interpretationsgeschichte an. Ihre Differenzen, ja ihre Divergenzen, dürfen verstanden werden als Indiz der Konkurrenzsituation innerhalb des traditionellen Modus der musikalischen Interpretation. Beide haben die Tradition des Vortrags nicht unverändert fortgeschrieben. Und wie sie die Tradition verändert haben, so haben spätere Künstler wiederum an sie angeknüpft. An Furtwängler in der Insistenz auf dem durchgestalteten Detail, an Toscanini vor allem in der Fortsetzung der authentischen Temponahme, die in vielen Fällen nicht nur eine Entromantisierung, sondern eine gänzliche Neubestimmung des musikalischen Charakters zeitigte. Bemerkenswert ist schließlich die Tatsache, dass die aufregendste Neueinspielung der Neunten, sie stammt aus dem vorigen Jahr, sich dem historisierenden Modus verdankt. Die London Classical Players spielen auf historischen Instrumenten. Der Dirigent Roger Norrington schlägt die von Beethoven metronomisch markierten Tempi als Grundwerte an. Meist, vor allem im langsamen dritten Satz, erheblich rascher als üblich, aber auch, so im Trio des Scherzo-Satzes, erheblich langsamer. Und jedes Mal mit großer Überzeugungskraft. Diese Aufnahme bestätigt, dass die Kunst der musikalischen Interpretation selbst und vor allem bei Meisterwerken eine unendliche Aufgabe ist. Sie hörten die 27. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Werktreue und Texttreue in der musikalischen Interpretation von Professor Dr. Hermann Danuser. Das Thema der 28. Kollegstunde, was ist musikalischer Fortschritt? Die Diskussion in den sozialistischen Ländern von Dr. Frank Schneider. Musik.